Erster, dann sprach Gott zu Hiob aus einem Sturm. Zweiter, wer macht meine Pläne dunkel mit Worten ohne Verstand? Dritter, mach dich bereit wie ein Mann. Ich will dich fragen, und du sollst mich lehren. Vierter, wo warst du, als ich die Erde machte? Sag es, wenn du Verstand hast. Fünfter, wer hat ihre Größe bestimmt? Wer hat ein Maßband über sie gespannt? Sechster, worauf stehen ihre Säulen? Wer hat ihren Eckstein gelegt? Siebter, die Morgensterne jubelten. Alle Söhne Gottes riefen vor Freude. Achter, wer schloss das Meer hinter Türen ein? Es kam heraus, als ob es geboren wurde. Neunter, ich machte Wolken zu seinem Kleid. Ich machte dichte Dunkelheit zu seinen Windeln. Zehnter, ich setzte ihm eine Grenze. Ich setzte Riegel und Türen davor. Elfter, ich sagte, bis hierher sollst du kommen. Nicht weiter. Hier sollen deine Wellen aufhören. Zwölfter, hast du jemals dem Morgen befohlen? Hast du dem Frührot seinen Platz gezeigt? Dreizehnter, kannst du die Enden der Erde packen? Dann fallen die bösen Menschen von ihr. Vierzehnter, die Erde ändert sich wie Ton unter einem Siegel. Sie sieht aus wie ein Kleidungsstück. Fünfzehnter, den bösen Menschen nimmt man ihr Licht weg. Ihr erhobener Arm wird zerbrochen. Sechzehnter, bist du zu den Strudeln des Meeres gekommen? Bist du auf dem Grund der Tiefe gegangen? Siebzehnter, haben sich dir die Tore des Todes geöffnet? Hast du die Tore der tiefen Dunkelheit gesehen? Achtzehnter, hast du die Weite der Erde gesehen? Sag es, wenn du das alles weißt. Neunzehnter, wo ist der Weg, wo das Licht wohnt? Wo ist der Ort der Dunkelheit? Zwanzigster, kannst du sie an ihren Ort bringen? Kennst du die Wege zu ihrem Haus? Einundzwanzigster, du weißt es, denn du bist damals geboren. Du bist sehr alt. Zweiundzwanzigster, bist du zu den Speichern des Schnees gekommen? Hast du die Speicher des Hagels gesehen? 23. Ich habe ihn aufbewahrt für schwere Zeiten, für den Tag des Kampfes und des Krieges. 24. Wo ist der Weg, wo das Licht sich teilt? Wo breitet sich der Ostwind über die Erde aus? 25. Wer hat Kanäle für den Regen gemacht? Wer hat einen Weg für den Blitz gemacht? 26. Damit es regnet auf menschenleeres Land. Auf die Wüste, wo niemand wohnt. 27. Damit die Wüste satt wird. Damit frisches Gras wächst. 28. Hat der Regen einen Vater? Oder wer hat die Tautropfen gemacht? 29. Aus wessen Leib kam das Eis? Wer hat den Reif des Himmels geboren? 30. Die Wasser werden hart wie Stein. Die Oberfläche der Flut hält fest zusammen. 31. Kannst du die Plejaden zusammenhalten? Oder kannst du die Fesseln des Orients lösen? 32. Führst du die Sternbilder zur richtigen Zeit heraus? Leitest du den großen Bären mit seinen Jungen? 33. Kennst du die Regeln des Himmels? Oder sagst du, wie der Himmel die Erde regiert? 34. Erhebst du deine Stimme zur Wolke? Damit viel Wasser dich bedeckt? 35. Schickst du Blitze aus, damit sie gehen? Sagen sie zu dir, hier sind wir? 36. Wer hat den Wolken Weisheit gegeben? Wer hat dem Wind Verstand gegeben? 37. Wer zählt die Wolken mit Weisheit? Wer leert die Krüge des Himmels aus? 38. Die Erde wird hart wie Metall. Die Erdschollen kleben aneinander. 39. Jagst du Beute für die Löwin? Stillst du den Hunger der jungen Löwen? 40. Sie ducken sich in ihren Verstecken. Sie liegen im Dickicht auf der Lauer. 41. Wer gibt dem Raben sein Futter? Seine Jungen rufen zu Gott. Sie irren ohne Essen herum.